المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد, wir werden heute über die bösen Ulama, über die bösen Gelehrten reden. Wir werden zehn ihrer Eigenschaften erwähnen, zehn Eigenschaften und fünf ihrer Folgen. Folgen, yani, was daraus resultiert wegen ihrer Existenz, beziehungsweise den Schaden sozusagen, den diese bösen Gelehrten anrichten. Und wenn man diese gelernt hat, wird man viele Namen und Gesichter auf seine Liste schreiben können. Okay, wir fangen an bei dem ersten Eigenschaft, und das ist كتمان العلم والحق. كتمان العلم والحق. Das bedeutet das Verbergen des Wissens und der Wahrheit. Das Verbergen des Wissens und der Wahrheit. Also ich schreibe sie daneben, die Bedeutung. Inshallah. Das Verbergen des Wissens und der Wahrheit. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah 2, Vers 174, diejenigen, die verheimlichen, was Allah von der Schrift herabgesandt hat und es für einen geringen Preis verkaufen, sie verzehren in ihren Bäuchen nichts als Feuer. Und Allah wird zu ihnen am Tage der Auferstehung widersprechen, noch sie läutern, yani reinigen. Für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Yani jeder, der Koran für Geld verkauft, ist in seinem Bauch nichts als Feuer. Jeder, der den Dien verkauft, für Geld oder für Dunya, ist in seinem Bauch nichts als Feuer. Yani jemand, der für den Dien Geld nimmt, yani er macht diese Sache nur, um Geld zu bekommen. Yani er hat kein Ikhlas bei dieser Tat. Na, ich rede jetzt nicht davon, einen Imam zu bezahlen, dass er es den Leuten beibringt, damit er nicht arbeiten muss, dass er viel lernen muss und lehren kann. Davon rede ich nicht. Ich rede davon, jemand verkauft, jemand geht an ein Grab und liest für 100 Euro Surah Al-Yasin. Solche Sachen meine ich, okay? Und Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, sagte: وَهَلْ أَفْسَدَ دِينِ إِلَّا الْمُلُوكِ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَالرُّهْبَانُهَا. Und wer hat die Religion zerstört? Wenn nicht die Könige, die Herrscher und böse Gelehrte. Er nennt sie hier Priester. Hier nennt er sie Priester. Und Waruhbanuha und die Mönche. Das heißt, diejenigen, die Ibadah machen ohne Wissen. Er nennt sie Mönche. Weil sie anbeten oder Anbetungen machen ohne Wissen. Surah 2, Vers 76. Und wenn sie diejenigen treffen, die glauben, sagen sie, wir glauben. Wenn sie aber untereinander allein sind, sagen sie, wollt ihr ihnen erzählen, was Allah euch enthüllt hat, damit sie es vor euren Herren als Beweis vorlegen? Begreift ihr denn nicht? Also, und wenn die unter sich sind, wenn die mit den Muslimen sind, sagen sie, wir glauben. Aber wenn sie untereinander sind, sagen sie, wollt ihr ihnen wirklich erzählen, was Allah herabgesandt hat, sodass sie einen Beweis gegen euch haben? Sodass sie es vor euren Herren als Beweis vorlegen? Der nächste ist Sura 2, Vers 159. Diejenigen, die verheimlichen, was wir an klaren Beweisen und Rechtleitung hinabgesandt haben, nachdem wir es den Menschen in der Schrift klar gemacht haben, sie werden von Allah verflucht und auch von den Fluchenden. Yani, die Mu'minun, die Malaika und so weiter. Diejenigen, die zu Recht fluchen. So, die nächste Eigenschaft. حب الدنيا وتعلق بها حب الدنيا وتعلق بها die unbeschreibliche Liebe zu Dunya und das unbeschreibliche Hängen daran. Liebe zu Dunya und das Hängen daran. Sie drehen zum Beispiel Fatawas. Sie sagen zum Beispiel die Mawalat al-Kubara, dass man mit den Kuffar, wenn jemand sich verbündet mit den Kuffar und den Islam und den Muslime bekämpft, es ist nur noch Kufr, wenn man es mit Liebe tut. Vertreter Fatawas, die sie geben, yani. Obwohl die Mawalat al-Kubra, ob man sie mit der Liebe macht oder nicht, ist trotzdem Kufr Akbar. Und für die Details von Mawalat soll man sich bitte den Unterricht anschauen. Al-Wala wal-Bara. Okay. Die dritte Eigenschaft ist, Ittiba'al Hawa, das Folgen der Gelüste. Ibn al-Abbas radiallahu anhuma sagte: Al-Hawa ilahu yu'badu min dunillah. Al-Hawa ilahu yu'badu min dunillah. Die Hawa ist ein Gott, das neben Allah angebetet wird. In Surah 25, Vers 43. Allah sagt, اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُنْ هَوَاهُ. Was meinst du wohl zu einem, der sich seine Neigung zu seinem Gott nimmt? Würdest du den Sachwalter über ihn sein können? Ja, eine gemeint ist hier, nicht jemand, zum Beispiel, wenn jemand Alkohol trinkt, dass er sich dann seinen Gelüst zum Gott genommen hat. Nein, wenn jemand Alkohol trinkt, das ist eine große Sünde. Aber wenn jemand den Alkohol als erlaubt erklärt, seine Gelüste erklären es ihm erlaubt, obwohl er weiß, dass Allah es verboten hat. Das ist der Halal. Das ist diese Art des Kufrs. Okay? Wir kommen zum Surah 7, Vers 175 bis 176. Und verließ ihnen die Kunde von dem, dem wir unsere Zeichen gaben und der sich dann ihrer entledigte. Fensalacha. Fensalacha ist von dem Wort Insalacha. Und das bedeutet, wie eine Schlange sich von seinem Häutchen entfernt. Bei einer Schlange tut sie ja häuten. Das heißt, die alte Haut tut sie abstoßen, danach eine neue Haut. Und so hat er sich von Allahs Ayat, hat er sich so rausgehäutet, sage ich mal, oder rausgeschlichen. Da verfolgte ihn der Satan und so wurde er einer der Verirrten. Und wenn wir gewollt hätten, hätten wir ihn durch sie fürwahr erhöht, durch die Ayat. Aber er neigte zur Erde hin und folgte seiner Neigung. So ist sein Gleichnis das eines Hundes. Wenn du auf ihn losgehst, hechelt er. Lässt du ihn in Ruhe, hechelt er auch. So ist das Gleichnis der Leute, die unsere Zeichen für Lüge erklärten. Berichte die Geschichte, auf dass sie bedenken mögen. Also Allah subhanahu wa ta'ala gibt diesem Mann, er wird Bel'am genannt, Bel'am, er gibt den Teskia sozusagen, oder Teskia, dass er Wissen hat. Er bestätigt, dass dieser Bel'am Wissen hat. So. Aber im Tafsir dieser Ayah geht hervor, dass es um einen Mann von Beni Israel zur Zeit von Musa a.s. ging, der Bel'am hieß. Er kannte den geheimen Namen von Allah. Jedes Mal, wenn er Allah rief, ja, eine Dua machte, antwortete dieser sofort auf seine Dua. Sein Volk kämpfte gegen das Volk von Musa a.s. und baten ihn, dass er Dua machen sollte, soll er gegen die Feinde, ja, gegen Musa a.s. und seine Leute. Als er dann schließlich einwilligte, ritt er los Richtung Musa und fing an, Dua gegen Musa und sein Volk zu machen. Obwohl er wusste, dass Musa ein Gesandter Allahs ist. Allah drehte dann seine Zunge und er fing an, gegen sich selber Dua zu machen. Er sagt, Bel'am sagte, ja Allah, vernichte Musa, vernichte sein Volk, vernichte den. Allah drehte seine Zunge und er sagte, Bel'am, ja Allah, vernichte mich, vernichte mein Volk und so weiter und so weiter. Und sogar sein Esel, auf dem er ritt, machte Dua gegen ihn. Und das sagt eben Kathir Rahimahullah in seinem Tafsir, dass sogar sein Esel Dua gegen Bel'am machte. Allah, also dieser Bel'am hatte so viel Wissen, aber trotzdem sagt Allah, فَمَثَلَهُمْ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. Sein Beispiel ist wie eines Hundes. Wie eines Hundes. Einer, der Wissen hat, er ist seinem Gelüsten gefolgt, hat Dua gegen einen Propheten so gemacht, obwohl er wusste, dass er ein Prophet ist, und Allah vernichtete ihn, trotz seines gewaltigen Wissens. Okay, wir kommen zur nächsten Eigenschaft. Nächste Eigenschaft ist al-hirsu ala mudakhalati al-hukam wal-qurbu minhum. Das bedeutet, sie bemühen sich immer in der Nähe der Herrscher zu sein. Sie bemühen sich immer in der Nähe der Herrscher zu sein. Und die Ulema früher haben immer davor gewarnt, zu den Herrschern zu gehen, obwohl sie damals Muslime waren. Al-A'mash rahimahullah sagt, die schlimmsten Herrscher sind die, die am weitesten von den Ulema entfernt sind, und die schlimmsten Ulema sind die, die am nächsten zu den Herrschern sind. Und also die erste Aussage ist von, ich schreibe mal seinen Namen. Al-Amash. Die zweite Aussage ist von Sa'id ibn Musayyib. Sa'id ibn Musayyib. Er sagte, wenn ihr einen Alim seht, der ständig unter den Umara Führer ist, er sucht ständig ihre Nähe, dann seid vorsichtig bei so einer Person, denn er ist ein Dieb. So. Und wem gehören die offiziellen Muftis? Oder eher gesagt Muhtis, diejenigen, die Fehler machen mit ihren Fatawa. Wem gehört der offizielle saudische Mufti? Der offizielle türkische Mufti? Der offizielle und so weiter Mufti. Mit ihren Fatawa, Musawara, mit ihren gekauften Fatawas. Wem gehören die offiziellen Muhtis? So. Wir kommen zur nächsten Eigenschaft. Das fünfte ist Munafaqatul Mujtami'a. Munafaqatul Mujtami'a. Sie sind heuchlerisch gegenüber dem Volk. Sie machen Vorträge über Enbiya, über Gesandte, aber folgen ihnen nicht. Sie machen Vorträge, falls sie überhaupt machen, über Umar ibn al-Khattab, über Khalid ibn al-Walid. Aber folgen denen nur darin, worin es ihnen passt. Oder machen Vorträge über Rasulullah und sagen, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wir haben dich nur als Barmherzigkeit gesandt. Als ein Beispiel, zum Beispiel, als Gaddafi gelebt hat in Libyen, haben sie zum Beispiel kein Takfir auf ihn gemacht. Und als er gestorben ist, dann haben sie erst gesagt, er ist ein Tagut, ein Käfer und so weiter. Und danach fühlt sich das Volk natürlich betrogen. Warum machen die kein Tekfir, während er lebendig ist, aber wenn er gestorben ist, machen sie Tekfir? Oder von Rasulullah sallallahu sallam, er machte Tawaf um die Kaaba. Und die Mushrikin schauten ihm zu und beleidigten ihn oder machten sich über ihn lustig. Rasulullah sallallahu sallam ging Und machte noch mal eine Runde um die Kaaba. Und die Quraysh schauten ihn wieder so an. Oder beleidigten ihn und so weiter und so weiter. Und beim dritten Mal machte er wieder Tawaf, aber er blieb stehen. Und er blickte zu den Quraysh. Und er blickte mit den Gesicht zu Gesicht. Ja, nicht seitlich, sondern Gesicht zu Gesicht. Das war die Art von Rasulullah. Und er sagte, ja, oh ihr Leute von Quraysh, ich bin gekommen mit der Schlachtung. Solche Dinge erwähnen sie zum Beispiel nicht. Sie erwähnen zum Beispiel nur, Rasulullah war der Barmherzigste und da war das und jenes. Das stimmt alles, natürlich. Aber es gibt auch diese Seite, ja. Wir kommen zur nächsten Eigenschaft. Sie verkaufen ihre Achira für ihre Dunya. Aber um genau zu sein, verkaufen sie ihre Achira für die Dunya von jemand anderes. Zum Beispiel für den Tarot, indem sie die Fatawas verdrehen für ihn. So, Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, ein Mann, ein Alim, geht zu einem Sultan, zu einem Herrscher rein, mit seinem Dien und er kommt raus und er hat keinen Dien mehr. Und sie fragten ihn, oh Ibn Mas'ud, wie soll das gehen? Ibn Mas'ud sagte, er hat ihn zufriedengestellt mit dem, was Allah zornig macht. Er hat ihn zufriedengestellt mit dem, was Allah zornig macht. Und die Versuchung, die Fitna eines Herrschers ist gewaltig. Weil er dir viel Geld gibt, weil er dies dir verspricht und dies und jenes und so weiter und so weiter. Wir kommen zur siebten Eigenschaft. Al-Barthu wa Tafdish oder Al-Barshu. Ich weiß nicht mehr genau, was es war. Al-Barthu oder Barshu. Allahu البرث والتفديش عن زلالة العلماء suchen Fehler, sie suchen Fehler bei den großen Ulama, bei den Gelehrten. Sie suchen Fehler bei den großen Gelehrten. Zum Beispiel, geh mal in eine Sufi-Moschee und frag sie mal über Ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah. Sie werden sagen, ja, er hat diesen und diesen Fehler. Fragst du ihn, kennst du Ibn Hazm, rahimahullah? Ja, er hat diesen und den Fehler. Kennst du Ibn Taymiyyah? Ja, er hat den und den Fehler. Kennst du Abu Hanifa? Ja, er hat den und den Fehler. Und so weiter und so weiter. Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, sagte, drei Dinge, die den Dien zerstören. Erstens, ein Fehler von einem Gelehrten. Zweitens, und wenn ein Munafiq mit Koran diskutiert. Und drittens, und Imame, die die Menschen in die Irre führen. Und Imame, die die Menschen in die Irre führen. Jetzt erwähnen wir noch drei Eigenschaften kurz. Hasad. Neid. Adam und Insa. So. Die achte Eigenschaft ist Hasad, der Neid. Also Hasad hier gemeint ist der negative Neid, weil Gesandter Rasulullah sagte, dass zwei Arten von Neid gut ist. Und zwar, wenn jemand wegen dem Reichtum eines Muslims diesen beneidet, weil er ihn auf Allahs Weg spendet. Und er will auch reich sein, damit er genauso wie dieser Mann spenden kann. Damit er reich wird, auch reich wird, damit er genauso wie dieser Mann der Reiche spenden kann für Allah. Und er wünscht sich, dass diese Person, die reich ist, dass er seinen Besitz gesegnet wird und dass er mehr Besitz bekommt und so weiter. Und der zweite ist ein Wissender, der sein Wissen weitergibt. Und er wünscht sich auch dieses Wissen, damit er auf Allahs Weg auch dieses Wissen weitergibt. Und bei Hasad ist, man beneidet eine Person und man wünscht sich, dass diese Person diese Gnade oder diese Gabe verliert, zum Beispiel. Okay? Und Adam und Insa ist unfair, wenn sie diskutieren. Sie sind unfair, wenn sie mit einer Person diskutieren. Und der zehnte ist Tabahut. Sie hassen jeden, sogar sich selber. Jetzt kommen wir zu den Folgen der bösen Ulema. Was die Wirkung oder was der Schaden der bösen Ulema ist, sozusagen. Folgen. Erstens, Ikanatul Ilm Wa izla luha wa ahlihi. Sie erniedrigen das Wissen und ihre Besitzer, yani die richtigen Gelehrten. Sie erniedrigen das Wissen und ihre Besitzer. Und die Besitzer des Wissens sind die Gelehrten. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte: Al-Ulama warathatul Anbiya. Die Gelehrten sind die Erben der Propheten. Also, wenn die Leute die bösen Ulama sehen, dann denken sie, weil die bösen Ulama so sind, sind alle bösen Ulema, sind alle Ulema böse. Zum Beispiel, na, wir kommen zum nächsten Folge. Fasad ad-Din wa tabdilihi. Sie zerstören den Dien und verändern ihn. Sie zerstören den Dien und verändern ihn. Ibn Mubarak rahimahullah sagte: Wa hal afsada ad-din illa al-muluk wa ruhban as-su ich muss mal kurz wa ahbar as-su wa ruhbanuha wa ahbar as-su wa ruhbanuha. Und wer hat den Dien zerstört, wenn nicht die Könige? Dann die Priester, die bösen Ulema nennt die hier Priester sogar. Waruhbanuha und die Mönche, diejenigen, die Ibadah machen, ohne Wissen. Sie zerstören den Dien und verändern ihn. Die nächste Folge ist. Die Menschen glauben den Gelehrten nicht mehr. Weil die bösen Ulema ihr Vertrauen zerstört haben, glauben sie den richtigen Ulema auch nicht mehr. Weil sie Angst haben, zum Beispiel, dass dieser böse Alim sie auch betrügt und so weiter. Dass er das Wissen vor ihnen verbirgt, die Wahrheit vor ihnen verbirgt. Und so weiter und so weiter. Nächste Folge ist. Sie lösen unter den Menschen Hoffnungslosigkeit aus. Das Volk denkt, yani, wenn die Ulama, wenn sogar die Gelehrten böse geworden sind, was ist oder was wird dann mit uns? Was wird dann aus uns? Wir sind keine Gelehrte, wir haben nicht dieses Wissen und so weiter. Und verlieren danach ihre Hoffnung. Der fünfte und letzte Punkt ist, es steht Wal-Furqa. Sie lösen Uneinigkeiten und Spaltung aus. Ich hoffe, man kann das lesen. Sie lösen Uneinigkeit und Spaltung aus. Sie erfinden neue Tariqats. Sie erfinden neue Tariq ist ein Weg. Ja, diese, sie erfinden neue Sufi-Wege. Oder sie sagen, ja, diese und jene sind Khawarij, die sind so und so und die sind so und so, ohne Beweise zu nennen. Und lösen dadurch Spaltung unter der muslimischen Umma aus. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.